jetzt dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Stereoklang. Your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the Coke. 3, 2, 1, girls. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Stereoklang. It's what's up, rock that counts.

DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Stereo Klang. Sputnik Heimspiel. einmal für tausende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21 4x die 0@mdr.de. We'll be right back. with that fucking thing? Do you need some fucking tweezers to put that little thing away? That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out. Teeny weeny, teeny weeny, shriveled little short dick man. DJ Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Stereo Klang. Teeny weeny, teeny weeny, shriveled little short dick man. Thank you. jetzt. Jetzt